öffnet sich dir jede Schoß. Und sie gebiert auf Gottes Wort, geschöpfe jede Art, in vollem Wuchs und ohne Zahl. Vor Freude brüllend steht der Löwe da. Schießt die gelenkige Tiger empor. Das zackig Haupt erhebt der schnelle Hirsch. Mit fliegenden Mähne springt und wird voll Mut und Kraft das edle Ross. Auf grünen Matten weidet schon das Rind in Herden abgeteilt. Entdeckt, als wie gesät das vollen Reichen, sanfte Schaf, wie Staub verbreitet sich in Schwarm und Wirbel, das hier den Sekten.